Thank you. geht das deutschsprachige Programm von Radio China International zu Ende. Sie können uns auf Kurzwelle von 18 Uhr bis 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf den Frequenzen 7380 kHz und 11725 kHz von 20 bis 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf den Frequenzen 7395, 11650 und 11775 kHz sowie von 7 bis 9 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf den Frequenzen 17615 und 17720 kHz hören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an folgende Adressen. Per E-Mail an gr@cri.com.cn oder cri@qq.com. Hörer, die uns faxen wollen, wählen bitte nur 086 für China, 10 für Peking und die Durchwahl 68, 89, 20, 53. Unsere Anschrift in Deutschland, Viertelstraße 32B, 10247 Berlin. Auf Wiederhören.